Hallihallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 73. Und zum Titel haben wir noch nicht festgelegt, aber ich darf wieder den Mo begrüßen. Hallo Mo. Hallo Zuhörer, hallo Rio. Ja, ich wollte jetzt irgendwie sowas Cooles sagen wie The Phantom Menace oder sowas, aber das können wir nicht nehmen. Vielleicht habe ich eine Idee als ja. Titel. Hm? Finner Android. Okay, gut. Ja? Ja, ich wollte mehr jetzt so Richtung dem Bösen, was da passiert ist in den letzten Tagen, in der letzten Woche, ja, wollte ich da gehen. Genau. Gut, okay. Also, wir haben Galaxy Nexus. Galaxy Nexus Porn. Fast so gut wie Galaxy Nexus ICS, ja. Und so weiter und so weiter. Also das wird sich jetzt hier durchfressen durch die ganze Sendung. Ich fange mal an mit dem Verkaufsstart, ja, und mit der Erneuerung meiner Warnung, die ich an Google gegeben habe. Ja, hörst du mich, Google? Hörst du mich, Google? Ja, jetzt muss ich erstmal die Kamera positionieren, so. Also Rio droht, ich möchte nochmal wiederholen, ja, mit dem mit Selbstverbrennung sollte nicht so schnell wie möglich ICS auf seinen Nexus kommen. Nein, das stimmt nicht. Ich bin viel zu egoistisch. Ich würde eher den Rest der Welt verbrennen als mich, ja, aber also von daher, das kann jetzt sein, aber ich werde auf jeden Fall, habe ich da gesagt und dazu stehe ich, ja, 14 Tage werde ich warten, bis das Ice Cream Sandwich jetzt, und das zählt jetzt ab heute, ja, ich habe gesagt, kleinisch wollen wir jetzt sein, aber so in etwa 14 Tage, ja, das wird bei mir jetzt der Test werden, worauf ich warte, bis auf das Nexus S das Ice Cream Sandwich Update kommt, ja, und wenn das nicht passiert, dann werde ich meine Konsequenzen daraus ziehen. Okay, ich stehe dann schon mal vor deinem Fenster und warte drauf, dass das Gerät herausgeflogen kommt. Nein, das passiert auch nicht, aber... schade. Aber, ich dachte, konsequent. Nein, die Konsequenz ist dann, dass ich werde mir nächstes Jahr, habe ich ja gesagt, jedes Jahr ein neues Handy kaufen. Ja? Und wenn das wirklich nicht der Fall sein sollte, dann wird wahrscheinlich das nächste Handy kein Android-Handy sein. Sage ich knallhart. Okay, alles geschockt, ja. Alles geschockt, ja, was aber wird dann drauf sein? iOS oder Windows 8? Oder, also oder? iOS nein, ja. Also eher laufe ich mit dem Nokia-Handy rum als mit iOS, ja. Ja gut, aber wenn du mit dem Nokia-Handy rumläufst, ja, was willst du damit? Das hat ja keiner. Ja, das interessiert mich nicht, ob es jemand hat, also, aber ich kriege die neue Software, ganz einfach. Also. Ja, oder ich brauche keine neue Software. Ich wollte gerade sagen, kauf dir so ein 3,95 Euro Handy und einen Notizblock. Nein, ich werde mir dann wahrscheinlich ein Windows 7 oder je nachdem, wenn es dort schon raus ist, ein Windows 8 Handy holen. Mhm. Genau. Also das wird sich dann zeigen. Ich meine das ganz in Ernst, ja, weil ich lasse mich nicht verarschen. Ja, Entschuldigung, dass ich es so knallhart sage. Ich lasse mich nicht verarschen. Auch nicht von Google. Auch nicht von den Android-Entwicklern. Ja, entweder Android erwarte ich ganz einfach auf ein offizielles Google-Telefon zeitnah, das heißt eigentlich bei Erscheinungsdatum vom Galaxy Nexus, und dann gebe ich eben noch 14 Tage Toleranz hinzu. Gut, wenn es jetzt ein paar Tage später kommt, ich sag's nochmal, nicht, dass jemand jetzt kommt und genau 14 Tage rum ist, ja, und dann sagt, ja, ist neu draußen, jetzt, ja. Also so ist es auch nicht, ja. Also wenn es dann ein paar Tage später kommt, werde ich auch noch mal ein Auge zudrücken. Aber ich habe echt die Faxen dicke. Das Einzige, was mich aufgeregt hat, ich habe es schon mal gesagt, ja, was mich wirklich aufgeregt hat, ist, dass es nicht schon beim Vorstellung vom Galaxy Nexus, bei der Vorstellung von Ice Cream Sandwich, nicht schon explizit gesagt wurde, ein Datum, wann es für das Nexus S erscheint. Ja, noch nicht mal, dass es für das Nexus S erscheint, wurde auf der Bühne gesagt. Es wurde danach ein Mitarbeiter von Google quasi so rausgequetscht. Ja, es gilt zwar als sicher, dass es erscheint fürs Nexus S, aber nicht ab wann es erscheint fürs Nexus S. Mhm. Auch nochmal einschränken. Also, möchte ich auch noch mal ganz kurz, wenn das Ice Cream Sandwich heraus ist für das Nexus S, ist diese Frist bei mir abgegolten, ja, weil es kann durchaus sein, dass es sich dann trotzdem noch einige Zeit verzögert, bis ich es persönlich auf meinem Handy habe, Ja, das wissen wir ja. Aber das spielt keine Rolle. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, ich warte auch noch eine Woche länger, bis ich es kriege. Also, liebe Zuhörer, denkt an meine E-Mail-Adresse mo@thenetcasts.com. Falls es so, wenn es soweit kommt, müssen wir das Ganze ja auch durchsetzen. Und da erwarte ich dann Zuschriften. Das könnt ihr wirklich durchsetzen dann. Das wird ich durchsetzen dann. Ich bin mal Ja. gespannt. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, also Rio wird niemals, ja, der guten Seite der Macht Android entsagen. Das sagt das mal nicht so einfach. Ich kenne keine Markentreue oder sonst irgendwas. Sowas ist mir fremd. Ich war früher ein begeisterter Apple-User. Ja. Und das hat sich von heute auf morgen geändert, weil ich eben gewisse Voraussetzungen habe und auch ein gewisser Teil Ideologie bei mir mit den Sachen damit reinspielt. Das finden manche zwar lächerlich, aber es ist so, ich habe kein Gerät, von dem ich zum Beispiel oder kein System, bei dem ich nicht davon überzeugt bin, dass es auch ideologisch in Ordnung ist. Ja. Und wenn eben für ein offizielles Google-Handy, ja, oder das Nexus S eben, diese Nexus-Reihe, da nicht zeitnah ein Update rauskommt, das ist genauso ein Mist, wie wenn zum Beispiel als treuer Apple-User man ein macOS 10.3 hat und 10.4 soll man dann Geld hinplättern oder so. Ja. So geht das nicht. Ja. Und das waren auch solche Sachen, ja, oder wenn eben dann irgendwelche Methoden da an das Tageslicht kommen, und deswegen habe ich halt eben Apple auch den Rücken gekehrt, ja. Und ich sehe auch nie ein, ich sehe auch immer, wenn Produkte schlecht werden, ja. Und ich kenne keine Markentreue. Also wenn bei mir, ich war wie gesagt begeisterter Apple-User und habe gesehen, wie die Geräte immer schlechter und schlechter wurden, was heute verkauft wird, ist, sorry, das ist meine persönliche Meinung, Schrott, ja. Aber die Leute, die Markentreuen, sage ich mal, sehen das nicht, weil es ist halt ihre Marke und es ist immer gut, egal was es ist. Ja, aber sowas kenne ich nicht. Also, wenn es negativ ausfallen sollte, die ganze Geschichte, dann, liebe Zuschauer und Zuhörer, werden wir die Sendung zukünftig alleine machen. Nö, das habe ich nicht gesagt. Das Ja habe ich nicht gut, wenn du dann gesagt. nicht einmal mehr ein Android-Handy hast, also dann, ja, Ja, ich habe ja noch ja gar nicht mehr mitreden, oder? Android-Geräte, nur werde ich die so nicht mehr nutzen. Die werde ich mir dann ausleihen zum Testen und so weiter. Ja, und ich habe ja auch noch ein paar alte Androids hier, ne, das Tablet und so weiter. Ne, Ich dachte, wir und die. wechseln dann vom Endcast zum Windows 8 Nein, Cast. nein, nein, nein. Und das. Ach komm. Jetzt muss ich aber nicht so das ins Lächerliche ziehen. Das finde ich jetzt nicht gut, weil das mir ist todernst. Mo, mir ist Gut. todernst und das meine ich ganz im Ernst. Wir werden dann Ancast würde ich weitermachen, klar. Und es ist ja nicht so, dass das Interesse für Android bei mir weg ist. Dann nur ich persönlich werde dann keins mehr nutzen. Ja, so ist es. Hui, Ja, eine also Sendung verschlungen jetzt hier, ne? genau. Und jetzt weiter. Galaxy Nexus Ich Porn. lese es gerade. Also Leute, ne? Wenn ihr so ein süßes kleines Galaxy Nexus komplett nackt sehen wollt, die Innereien nach außen gekehrt, ja, dann könnt ihr das wunderbar machen, denn jemand hat es komplett auseinandergenommen und jedes einzelne Bauteil abfotografiert und in Pose geworfen, und dann könnt es euch das geben, da. Also es ist schon interessant, um zu sehen, was da drin ist und wie das verbaut ist. Und eins fällt gleich auf: das ganze Handy ist fast nur ein Akku, ja. Ja, aber es soll auch deswegen ziemlich lange halten. Also einzelne Berichte von Benutzern haben also fantastische Akkulaufzeiten herausgeholt mit dem Teil. Also teilweise selbst mit Power-Benutzung 17 Stunden, das ist unglaublich. Ja. Ja, das Das ist ja heißt, für gut. eine normale Benutzung ist die 24 Stunden überhaupt kein Problem. Und wenn man dann einigermaßen ja so ein paar Sachen noch beachtet, dann könnte man eventuell sogar 48 Stunden erreichen. Ja, das wäre für ein Handy, für ein Smartphone heutzutage extrem gut. Ja. Leute, die ein normales Handy haben, werden wahrscheinlich den Kopf schütteln. Wie? Ich muss öfters als einmal in der Woche aufladen? Was soll denn das? Ja. Aber es ist halt mehr so von Smartphones. Aber 48 Stunden wäre der absolute Hammer. Selbst die 24 Stunden bei normaler Benutzung wären schon gut. Ja. Also ich kriege mit dem Nexus S 24 Stunden hin, wenn ich nicht allzu viel Spirenzen damit mache. Ja. Aber so kriege ich es hin, 24 Stunden. Ja. Nur das bedeutet auch, wenn man dann eben aufpasst, dann kriegt man eben im Galaxy Nexus mal das Doppelte hin. Und das ist schön. Zumindest wenn diese einzelnen Berichte dann auch stimmen. Ja. Vielleicht sollte aber auch Google mal so eine Google Maps für die Innereien des Galaxy Nexus machen. Ja, weißt du, wo man so mit Google Maps so quasi wie bei Street View herumlaufen kann in einem Google Nexus Gerät, ja? Und da kannst du die einzelnen Chips dir angucken und Verbindungen und genau, ja. Sowas ja, das wäre eine witzige Idee. Sowas Ähnliches hat übrigens Google jetzt tatsächlich gemacht für Innenräume. Yes, tatsächlich. Genau. Also das, was mal, du hast das mal so schön gesagt in der Sendung. In der Google Folge, Home View. Ja, das Google Home View, ja, wo Google quasi zu jemand nach Hause gekommen ist und hat gesagt, oder ein angeblicher Google-Mitarbeiter, hat gesagt, wir wollen jetzt hier mal die Wohnung innen aufnehmen, damit das dir eingestellt werden kann. So bei genau, Google Home so, View. Und dann zwei schwarze Streifen den Leuten in die Hand gegeben, so nach dem Motto, halt es mal vor das Gesicht, weil wir müssen ja verpixeln. Genau. Also, nee, du siehst mal, du warst deiner Zeit wieder voraus, ja, denn... Nee, das war nicht ich, du, das war eine Sendung irgendwo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, stimmt, ja, genau. Aber gut, hier ist es nämlich genau das, ist hier nämlich jetzt passiert, und zwar für größere Geschäfte, jetzt hauptsächlich halt jetzt erstmal natürlich wieder für die USA. Ja. The USA. Genau. Und, dort kann man jetzt auch in Geschäfte beziehungsweise in Flughäfen gehen, ja, und kann dort quasi virtuell herumlaufen, ja, mit der Google Maps Funktion. Und das ist tatsächlich jetzt veröffentlicht worden. Diese Google Maps Version ist verfügbar jetzt. Wer noch kein Update gemacht hat, kann es tun auf Android. Dort kann man nämlich jetzt diese kriegt man nämlich jetzt dieses Update und also ich glaube, das ist die Version 4.0, wenn es richtig weiß, die das beherrscht. Und dann kann man eben auch in diese Flughäfen und so weiter reingehen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob schon Frankfurt am Main zum Beispiel der Flughafen mit da drin ist oder nicht, aber ich schätze mal, dass es erstmal nur die USA betrifft. Schon auch, ja. Was anderes wäre verwunderlich. Obwohl die Flughäfen, da wäre ich mir nicht so sicher. Also das ist doch fast ein Versuch wert. Ja. Das ist übrigens 6.0. 6.0 ist es, nicht 4.0. Ah, okay. Genau. Ab 2.1 geht es dann. Ab 2.1. Android 2.1. So. Ja, genau. Okay. Übrigens, die Abkürzung für USA kennst du ja, ne? Unter spezieller Aufsicht. Von wem? Was ist wohl damit gemeint? Reiß mal in das Land, dann weißt du, was ich meine. Gut, wie kommst du jetzt darauf eigentlich hier? Also, weil das immer in den USA, also unter spezieller Aufsicht erscheint. Nein, du willst meine ständigen Mäkeleien kompensieren, die ich gegenüber Deutschland mache, weil ich total gefrustet bin, weil wir ständig hier Dienst nicht bekommen, die es in den USA gibt. Deswegen wolltest du jetzt eben mal so sagen, ja, ist ja auch nicht alles gut, was in den USA ist. Stimmt's? Danke, danke. Das hilft mir jetzt. Hilft dir wieder, genau. Richtig. Das hilft dann wieder, genau. Also, was auch helfen wird, werden die 50 GB freier, kostenloser Cloud Space bei Box.net sein für alle Sony Xperia Benutzer. Die tun sich jetzt richtig freuen. Was noch nicht drin steht hier, aber ein paar Tage später dann angekündigt wurde, auch LG-Nutzer bekommen, allerdings weiß ich nicht, ob von allen LG-Android-Geräten, aber LG-Benutzer, hat es geheißen, bekommen ebenfalls diese 50 GB Cloud Space bei Box.net für lau. Und das ist dann möchte ich gleich mal hier was loswerden. Ja. Es gab ja auch die Aktion für Sony Galaxy S2-Besitzer, einen kostenlosen Dropbox-Account zu bekommen. Ich glaube, 30 GB waren das gewesen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. 20 oder 30 GB. Ja. Und da war das tatsächlich so, dass es nur Leute waren, die das Gerät ab einem bestimmten Zeitpunkt gekauft hatten. Ja. Also doch nicht alle. Okay, also bei Also es XP. gibt manchmal ein Wenn und Aber, da muss man halt mal genauer reingucken. Stimmt. Offiziell, also wurde das halt jetzt nicht verlauten lassen da. Ob das jetzt hier auch irgendwelche besonderen Beschränkungen hat. Allerdings, es gibt ein zeitliches Begrenzungsfenster, nämlich bis 31. Dezember muss man sich registriert haben, ja, für dieses freie Kontingent. Ansonsten bekommt man es nicht mehr kostenlos. Ja, also das ist wichtig. Bis 31. Dezember gilt diese Aktion. Und ja, schön. Finde es ganz interessant. Aber jetzt ernsthaft, ich möchte jetzt endlich das G-Drive haben. Ja. Ja, bitte. Was dauert hier so lange? Das ist unglaublich. Ja. Ich kann mir nur Gute vorstellen, dass Frage, die. gute Frage. Ich kann mir nur vorstellen, dass Google da vielleicht ein Skalierungsproblem fürchtet. Das heißt, dass die Server total überlastet werden, wenn die den Service jetzt einfach so machen. Ja. Dass die vielleicht erst hier noch kräftig testen im Hintergrund, damit hier kein Problem entsteht, wenn dann tatsächlich das Ganze ja, angeschaltet wird, sage ich mal so. Ja gut, wobei wir nicht vergessen dürfen, Google hat weltweit mit die größte Serverfarm. Und wahrscheinlich Speicherkapazität bis zum Todumfallen. Wenn ich mir überlege, dass jeder Mail-Account schon über 7 GB bekommt. Ja gut, ich weiß nicht, inwiefern Google da dann ja, sag ich mal, mit Anfragen an den Dienst überschüttet wird. Also ich meine, es ist ja was anderes, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine halbe Million Nutzer versuchen, auf das G-Drive zuzugreifen. Das ist eine Sache. Wenn aber dann das eben von Google gestartet wird und es greifen auf einmal ruckzuck, was weiß ich, 10 oder 15 Millionen Nutzer da drauf zu, dann müssen die eine unwahrscheinliche Skalierung haben, weil das sind ja auch Datenmengen, ja, Ja, was wobei ich da muss dich jetzt geladen wird, ausbremsen. ohne. Also es ist auch nicht so unterschiedlich, wie wenn jetzt jemand auf seinen Docs-Account drauf geht, nur dass es halt eben eine Web-Oberfläche ist und da tut er auch hoch und runterladen. Also Nein, das ist ich jetzt weiß, was so du. Ich, potenziell, nee. so sich potenziert, Ich weiß, dass was du meinst, aber das G-Drive ist ja eben ein G-Drive. Und wenn die den Dienst einführen und du, dann werden die Sachen erstmal abgeloadet, das scheint noch zu gehen, dann werden die Sachen wieder runtergeladen und es wird drauf zugegriffen und so weiter und so weiter. Und das ist ja ein anderes Ausmaß wie bei Google Docs, weil ehrlich gesagt, das macht kaum jemand bei Google Docs, ja. Höchstens mal ein Anhang, so wie bei einer E-Mail, ja. Aber das nutzt doch niemand, um jetzt seine virtuelle Festplatte einzurichten. Ja, es gibt zwar Programme dafür, aber die kamen ja auch erst viel später. Ja. Und da wird jetzt nicht erwartet, dass auf einmal 50 Millionen Nutzer auf einmal zugreifen drauf und alle wollen das jetzt ausprobieren. Ja. Sondern ja, das wurde ja auch langsam gemacht. Zuerst waren ja nur kleine Anhänger erlaubt, ja, dann war es nur so und so viel und so weiter und so weiter. Und dann wurden erst ja, mehr oder minder alle Dateitypen zugelassen, ja, und so weiter und so weiter. Und so eine richtige Oberfläche, wo man etwas per Track und Drop hin und her schieben kann, wie so ein Virtual Drive, das gab es ja nie von Google offiziell. Ja. Offiziell nicht, ne. Es gab mal so ein, zwei Programme, die das mit dem Trick Genau. gelöst haben. Genau. Und das. Aber da musste man die Zugangsdaten mehr oder weniger einem Dritten überlassen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Ja, genau. Ja, und das sind halt die Sachen, ja. Das haben also viele Leute dann auch nicht gemacht und so weiter. Und ich denke, dass Google vielleicht fürchtet den Ansturm. Dem Ansturm nicht standhalten zu können, wenn auf einmal 50 Millionen Nutzer versuchen, was hoch und runter zu laden. Ja, weil dann werden Ja, die ich größten weiß nicht. Serverfarmen gehen da in die Knie. Es geht ja auch nicht nur um den Serverplatz selbst, sondern auch um die Anbindung. Ja. Da gab es ja schon mal was, wo, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da hat Google auch ein neuer Dienst vorgeführt und das hat sogar andere Dienste bei Google mit runtergezogen, ja, so weil der Andrang so groß war. Vielleicht haben die ja Angst, dass es sowas nochmal passiert. Ich weiß leider nicht mehr, was für ein Dienst es war. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist ein Wave Dienst. war es nicht, oder? Es könnte sogar sein, es war auf jeden Fall ein Dienst, wo es glaube ich gar nicht mehr gibt. Ja, Wave ist ja jetzt Ja, eingestellt. Also das genau. könnte durchaus, weil Wave war auch sehr Genau. Traffic-fressend. Also es könnte sein, dass es Wave war, als das dann quasi veröffentlicht wurde, gab es da Riesenprobleme und der Zugriff sogar zu den Suchseiten war ziemlich langsam, eine ganze Zeit lang. Und das ist natürlich nicht das, was Google unbedingt will. Nee, anders da kann ich mir das vorstellen, warum sie darauf warten. Ja. Ja, also, was haben wir noch für die Leute, die Flash benutzen wollen? Können jetzt erstmal aufatmen. Irgendwann im Dezember kommt Flash, Adobe Flash, für Ice Cream Sandwich noch raus. Ja, und es wird wahrscheinlich die letzte, der letzte Dosa sein, oder? Genau. Momentan gibt's noch keinen Flash für Ice Cream Sandwich. Ja. Aber das können sich in den nächsten Tagen dann eben runterladen. Das Galaxy Nexus gibt es übrigens, habe ich ja am Anfang schon gesagt, der Verkaufsstart ist also erfolgt. Ich habe es auch heute schon in der Hand gehabt, konnte auch das Ice Cream Sandwich testen, alles sehr, sehr schön. Die Soft Buttons gefallen mir ehrlich gesagt nicht am Galaxy Nexus, dass da keine echten Buttons mehr unten dran sind, also zumindest mal noch nicht mal mehr Sensorflächen, sondern es werden ja praktisch eingeblendet auf dem Display. Was natürlich auch bedeutet, von dem Display geht unten eine ganze Zeile weg, die man also gar nicht zur Verfügung hat. Und die verschwinden auch manchmal. Ja, aber nicht die ganze Zeile geht weg, sondern das wird einfach abgedunkelt, so dass man diese Symbole nicht mehr sieht. Aber Platz wird da keiner frei, wo quasi dann das Programm nutzen kann. Ja. Zumindest nicht in den Standardprogrammen. Wie das ist bei Fullscreen-Software, weiß ich nicht. Bei Spielen zum Beispiel. Ja. Das konnte ich jetzt noch nicht testen. Also sieht schön aus, ist toll, wunderbar, macht riesen Spaß. Und auch das Galaxy Nexus an sich ist beeindruckend. Ja. Ist groß, riesengroß. Ja. Also riesengroß ist übertrieben. Es ist nicht dieser Effekt, den ich hatte, als ich das Galaxy Note in der Hand hatte, als ich gedacht habe, nö, tut mir leid. Also ich liebe ja große Handys, das ist mir zu arg. Das kann ich nicht als Handy mitnehmen, das kann ich höchstens als Tablet in der Aktentasche mitnehmen. Und für ein Tablet ist es natürlich auch wieder mit 5,3 Zoll etwas klein. Ja. Mhm. Also so ein Mischding. Das hat mir nicht so gefallen von der Größe. Aber das Galaxy Nexus ist schön, das kann man noch einstecken. Ja. Ist vom Bildschirm her aber halt riesig. Und das ist auch von der Qualität her, vom Bildschirm sieht es gut aus. Ja. Geschwindigkeit ist auch super. Lässt sich also wunderbar bedienen. Ich weiß nicht, an was es liegt, wahrscheinlich an beiden, sowohl an der Hardware als auch am Ice Cream Sandwich, ist es sehr schön flüssig und man merkt die native GPU-Unterstützung. Ja, da fluppt alles auf der Oberfläche, zack, zack, zack. Da gibt es kein Ruckeln und kein Hakeln mehr. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da kriegt Ice Cream Sandwich ein dickes Plus. Aber um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, ein Flash gibt es eben momentan noch nicht für das Ice Cream Sandwich, wird den Monat rauskommen. Aber Adobe hat klipp und klar gesagt, sie werden zwar die Ice Cream Sandwich unterstützen und auch andere Handys, die Ice Cream Sandwich bekommen werden, also nicht nur das Galaxy Nexus, sondern auch alle anderen, die Ice Cream Sandwich bekommen. Da können also viele aufatmen. Aber, und das hat Adobe klar gemacht, das ist die letzte Version. Für die nächste Android-Version soll es auch noch so eine kleine Versionsnummer-Änderung geben, wird es keine Anpassung mehr geben. Übrigens, was ich auch gesehen habe, auf dem Galaxy Nexus, das ich probiert habe, ich habe den Screenshot leider noch nicht können hochladen, ich werde es vielleicht machen als Bild noch, da ist Android 4.0.1 drauf. Also für Europa wurde offenbar da nochmal eine Versionsnummerchen ja, höher gegangen, oder für Deutschland, weil es gab ja in England, gab es ja das Problem in Großbritannien mit den Lautstärken, mit dem Lautstärkengespringe, ja, dieses Mute-Problem bei GSM-Netzwerken, ja, bei 900 MHz. Und da wurde offenbar jetzt softwaremäßig was getan. Allerdings kann ich noch nicht genau sagen, ob das tatsächlich der Fall ist. Das konnte ich in der Schnelle heute nicht ausprobieren. Also die Netzbewertungen bei den Leuten, die sich das anscheinend schon gekauft haben, in einem der großen bekannten Märkte, ist es ja sogar in der Werbung, ich weiß nicht, ob es noch drin ist oder gewesen ist. Ist glaube ich noch drin für 520 oder 529 Euro oder so. Mhm. Und die ersten Berichte sind sehr positiv. Ja. Also man findet eigentlich Berichte nur bei 5 Punkten, nur zwischen 4 und 5 Punkte. Also ganz, ganz wenige, die weiter runtergehen. Ich habe heute, das habe ich jetzt hier auch noch nicht eingetragen, aber ich werde es nachfinden. Ach, das habe ich auch gesehen. Ich sehe ja schon auf der Rückseite, genau. Kann ich ja schon lesen. Du machst gerade Werbung, weißt du das eigentlich? Ach, das ist mir egal. wer so ein Tablet zu dem Preis drin hat, der kann von mir auch Werbung kriegen, das ist mir egal. Und zwar ist das Medion-Tablet, nennt sich LiveTab. Und da war ich überrascht, da habe ich so einen Hochglanzprospekt heute gesehen. Richtig schön gemacht. Mhm. Tatsächlich Hochglanz übrigens. Ja. Und da stehen ein paar Daten drin und so weiter und so weiter. Und es ist auch umfangreiches Zubehör übrigens mit dabei. Um mal ein paar technische Details loszuwerden von diesem Live-Tab von Medion, das es jetzt eben bei Aldi gibt. Das ist wird ausgeliefert mit Android 3.2, also der Honeycomb. Hat 32 GB interner Speicher, wird inklusive einer AldiTalk-Karte geliefert und hat einen Tegra 2 Dual-Core-Prozessor. Klar, gut, GeForce-Grafik nennen die da hier. Es ist ja eigentlich klar, wenn Tegra 2 Dual-Core-Prozessor mit eingebaut ist, ist ja eigentlich hier zusammen. Ne? UMTS und 3G-Modul und GPS eingebaut. Wireless Laden, klar, Endstandard, dürfte auch klar sein, Lithium-Polymer-Akku, bis zu 8 Stunden Laufzeit, 10 Zoll Display ist das übrigens, Stereo-Lautsprecher sind drin mit Dolby Mobile, auch interessant, Helligkeitssensor, Lagesensor und dann den Standard-Dinger, Bluetooth 2.1, Micro-USB, Kartenslot, Micro-SD und Micro-SDHC. Kartenleser habe ich eben Micro-USB-Kartenslots, nein, Micro-USB-Anschluss natürlich und Micro-SD, Micro-SDHC-Kartenleser bzw. Slot, Audio-Out-Ausgang und Multifunktionsanschluss, sage ich gleich noch was dazu. Und zwar hat der nämlich hier die Möglichkeit, ein HDMI-Adapterkabel anzuschließen und das wird mitgeliefert. Da drin ist unter anderem auch eine Tasche dazu, das USB-Kabel, Kopfhörer, Netzteil, das Adapterkabel HDMI, auch ein süßes Reinigungstuch und das Aldi-Talk-Starter-Set wird eben mitgeliefert. Das Ganze kostet 399 Euro. Mhm. Und es hat mich doch sehr verwundert. 399 Euro mit dieser Komplettausstattung und Dual-Core-Prozessor. Das ist ja schon mal ein Wort. Ne? 5-Megapixel-Kamera ist übrigens auch drin. Von daher, man kann da nichts sagen. Wie es dann in der Praxis ist, das weiß ich allerdings noch nicht, weil wie immer kann man das natürlich dort nicht ausprobieren. Ja, ja gut. Das kann man dann nicht denkt ausprobieren. Mal aber an das Angebot, welches das letzte Mal die Firma Weltbild hatte. Hm. Ich habe ja einige Berichte dazu inzwischen schon gelesen. Da und muss ich noch was sagen, ja. Das ist katastrophal, das Gerät. Ja. Also ein absoluter Albtraum. Ja. Hat zwar tolle Werte auf den ersten Blick, aber irgendwie sind die Leute damit nicht zufrieden, weil einfach nichts richtig funktioniert. Ja. Na gut. Übrigens, AldiTalk hat übrigens für diese Karte zu verwalten, auch eine Datenflatrate mit dabei, gibt es übrigens eine richtige eigene Android-App. Schon länger. Ich glaube, das habe ich auch mal gesagt. Ja. Aber wegen Weltbild nochmal, wir hatten ja drüber gesprochen und das gehört Herz, ja der Kirche das. Weltbild. Ja? Ja, genau. Die Kirche will das jetzt ich sag's jetzt mal bewusst so, auf Teufel komm raus, loswerden. Also nee, Weltbild ja, wird Spaß. Veräußert, wird verkauft von der Kirche, die suchen krampfhaften Käufer, ob die einer finden, das ist eine andere Frage, weil das wollten die schon mal tun und haben keinen Käufer gefunden und dann haben sie sich doch nicht getrennt. Bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Unglaublich. Mhm. Also da könnte man aber zumindest mal wieder dann vom Weltbild was ruhigen Gewissens kaufen. Wenn die sich davon trennen. Ja gut, also ich meine, ich finde den Laden insgesamt gar nicht mal so schlecht. Also ich gehe da ganz gerne ab und zu hin. Ich gehe da keine. Ich fände es schade, wenn da, sag ich mal, schlimmere Konsequenzen für die Läden rauskämen. Du, ich gebe da keine Bewertung ab, weil... kann da nicht viel dazu sagen und ja, für mich ist es ein Buchladen und ja. die Buchläden, die werden sowieso früher oder später verschwinden, größtenteils, die meisten. Also da mache ich mir keine Illusionen. Ich gebe denen noch 10 Jahre, dann sind die meisten weg. Mhm. Die Verlage nicht, weil auch Weltbild zusammen mit Hugendubel einer der größten unbekannten Buchanbieter in Deutschland, übrigens komisch, ne? Die haben ja schon das Zeitalter der E-Books jetzt auch selbst bei uns offiziell eingeläutet und wissen, dass eben jetzt bald Schluss ist mit den mit dem Massenverkauf von normalen Büchern. Früher oder später. Wird noch ein bisschen dauern, aber wie gesagt. Ja, ein bisschen noch. Wir werden es noch erleben. Ja, abwarten. Was? Oh, du hast jetzt hier ein recht ein Thema hier stehen, wo man sicherlich auch einige Streitpunkte eröffnen könnte. Mhm. Aber ich lasse dir deinen Artikel jetzt mal hier als Vorwort. Mhm. Oh, gut, was heißt das Vorwort? Also Carrier IQ, das war ja die ganze Woche über in den Medien, ja, da gab es riesengroße Aufreger drüber. Genauso viel Meinungen gab es dazu auch. Zunächst mal ist Carrier IQ, ich habe das hier, diesen Artikel schon Anfang der Woche eingetragen. Ja, es ist viel passiert in der Zeit. Ich habe dann auch mal das weiter verfolgt. Und das ging ja rund ohne Ende. Also zuerst hat's geheißen, Carrier IQ ist weiter unter Beschuss. Ja, der Entwickler oder ich will nicht sagen Sicherheitsexperte, weil das stimmt nicht. Dieser Hacker, der das herausgefunden hat, sage ich mal, das dürfte für ihn wohl eher schmeichelhaft sein, ja, der Hacker, der das herausgefunden hat, der hat weiter gebohrt und die Tragweite ist da eben noch weiter gestiegen. Und es ist herausgekommen, wo Carrier IQ überall drauf ist. Ja, es ist also kein Android-Problem, sondern es ist ein generelles Smartphone-Problem, Carrier IQ. Des Weiteren wird die Carrier IQ jetzt ein Verstoß gegen die geltenden Abhörgesetze in den USA vorgeworfen. Ja, also möglicherweise kommt da noch ein Gerichtsverfahren auf Carrier IQ zu. Warum allerdings? Das kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen, weil erstmal waren die Auftraggeber die Carrier. Also die haben die Anbieter von den Handys quasi dazu gezwungen, dass so eine Spionagesoftware auf die Handys draufkommt, weil die wollen natürlich wissen, wer wie das Handy in ihrem Netz nutzt, damit die eben Rückschlüsse davon ziehen können, was sie wo optimieren müssen. Ja? Oder welche Geräte zum Beispiel von der Bedienung her Schwierigkeiten bekommen, ja, und vielleicht dann nicht mehr weiter vertrieben werden von dem Netzbetreiber. Ja? Und deswegen heißt ja auch diese Software Carrier IQ. Ja. Die haben eigentlich kaum mit den Herstellern von Handys zu tun, sondern eben mit den Netzbetreibern. Und die Netzbetreiber sagen hier, auf diese Handys kommt diese Software drauf und fertig. So, und dann gab es auf einmal einen Knall. Ja, und dann gab es Stellungnahmen ohne Ende. Wer hat Carrier IQ drauf? Ja, wer nicht? Einige Netzbetreiber sagen, ja, hier bei uns wird es verwendet. Einige sagen, nein, bei uns wird es nicht verwendet. Dann kommen die Hersteller und sagen, ja, bei uns wird es verwendet in unseren Handys, ja, aber bei denen wird es nicht verwendet. Und so weiter. Google hat zum Beispiel gesagt, in ihren Nexus-Modellen, ja, alle Nexus-Modelle haben kein Carrier IQ drauf, keine Carrier IQ-Software. Das dürfte erklären, warum die Netzbetreiber alles andere als zufrieden sind und diese Geräte einfach nicht bewerben, ja, sondern einfach mal so nebenher verkaufen, weil sie es eben im Sortiment haben sollten. Ja, aber so richtig freudig sind sie darüber nicht. So, dann habe ich mir selbst die Frage gestellt, wie sieht's denn aus, wenn so ein Gerät gebrandet ist? Weil wir wissen ja, dass es zum Beispiel ein Nexus S mit einem Vodafone-Branding gibt. Ja. Und da wird eine modifizierte Firmware draufgeladen. Also ist es wirklich 100% sicher, dass alle Nexus-Geräte ohne Carrier IQ-Software sind? Da sage ich mal ganz frech nein. Ja, weil zumindest die modifizierten, da besteht die Gefahr, dass eben diese Carrier IQ-Software drauf ist. Dann, Es gibt inzwischen übrigens App, um das zu kontrollieren. Ja, genau, richtig. Also man kann es jetzt mittlerweile rausfinden, ja. Ob es da drauf ist oder nicht. Aber es ist auch noch interessant, wie die Firmen reagiert haben, die Handyhersteller, dann weiter, also Zum Beispiel Samsung hat gesagt, dass es auf einigen Samsung-Geräten Carrier IQ drauf ist. Das heißt eigentlich so gut wie, ich lese da immer zwischen den Zeilen, so gut wie alle außer den Bader-Modellen, weil es da gar kein Carrier IQ dafür gibt. Ja. Dann war auch Apple unter Beschuss. Die Apple-Fans waren natürlich ganz schnell dabei, zu Android, sagen, schimpf, nein, schimpf, schimpf, nein, schimpf. genau, Android, das ist so schlimm, da habt ihr einen Beweis, Carrier IQ, und Apple hat ja kein Carrier IQ. Dann hat Apple gesagt, doch, es ist Haben so, wir. ja, die haben es aber anders gesagt, ja, die wissen ja, wie man ihre Fans bei Laune hält, ja. Die haben nämlich gesagt, dass nur in wenigen Geräten unter iOS 5 eben Carrier IQ eingesetzt wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, ja, es werden bei iOS 5 Geräten Carrier IQ eingesetzt. Und wahrscheinlich nicht beim iPod Touch oder so. Ja? Weil der hat ja auch keine Netzverbindung. Aber iOS 5 dann. Ja? Irgendwann. Also, gut, dann hat es natürlich geheißen, ja, nur wenige Geräte bei Apple. Das kann man vergessen. Die neuen Geräte haben das nicht. Falsch. Apple hat gesagt, dass einige iOS 5 Geräte eben Carrier IQ drauf haben. Ich habe nicht gesagt, welches. Ich gehe davon aus, dass das iPhone 5, Entschuldigung, iPhone 4S mit iOS 5 eben genau dieses Carrier IQ drauf hat, was auch einige Sicherheitsexperten schon gesagt haben, beziehungsweise vorgeben, rausgefunden zu haben. So. Bumm. Aber das Ganze gilt eben nicht nur für Apple und Android, sondern auch für andere Geräte, wo eben dieses Carrier IQ drauf laufen kann. So, und jetzt kommt der Hammer. Die Kollegen von Android Central, da habe ich schon mal wieder, wie immer, in ihrem Podcast mal reingehört. Und die sind der Meinung, dass es sowieso kein Handy gibt ohne solche Software. Kein Smartphone ohne solche Software. Selbst Ob es jetzt einige. Carry IQ oder anders heißt, ne? Genau. Die haben gesagt, wenn jetzt das Carrier IQ verteufelt wird, und diese Firma, wo ich keinen Zweifel mehr dran habe, demnächst Konkurs anmelden muss, ja, weil keiner mehr diese Software einsetzen wird. Sie können sich das alles, die ganzen Firmen können sich das markttechnisch oder marktpolitisch nicht mehr erlauben. Wenn die Leute hören, Carrier IQ ist da drauf, ist es vorbei. Dann kaufen die Leute das Gerät nicht mehr. Ja, also können sie es sich nicht erlauben, Carrier IQ noch weiter auf ihren Geräten mitzumachen. Aber dann wird diese Software durch eine andere Software ersetzt, weil die Netzbetreiber werden nicht zulassen, dass ihre Geräte, vor allem nicht ihre gebrandeten Geräte, ohne eine solche Software im Netz arbeiten. Da bin ich mir ganz sicher und da kann ich auch diesen Leuten beim Android Central Podcast recht geben. Es ist eine Illusion zu glauben, wenn wir jetzt Carrier IQ loswerden, dass dann keine solche Software mehr existiert. Ich weiß, die Leute hören es nicht gern, ja. Ich find's in dem Sinne schlecht, wie das gelaufen ist. Es hätte mir so von Anfang an gesagt werden, hier ist eine Spy-Software drauf, ja. Hier ist eine Software drauf, die fähig ist, Tastendrücke zu speichern. Das bedeutet eventuell dann sogar eben Passwörter auszuspionieren. Ob das dann die Netzbetreiber oder Carrier IQ oder sonst irgendjemand machen oder nicht, was äußerst unwahrscheinlich ist. Ich glaube, die Netzbetreiber haben andere Sachen zu tun, als die Porn-Passwörter von irgendwelchen Nutzern auszuspionieren, ja. Jo, das Problem ist, solange du die Möglichkeit hast, ja, bleibt natürlich auch die Gefahr, auch wenn sie nicht sehr hoch Ja, ist. aber. Vielleicht wird sie ja von Dritten missbraucht. Ich meine, wäre ja auch nichts Neues, dass irgendwelche Behörden oder so Ja, genau. solche Wege nutzen, um an Informationen zu Genau. kommen. So, und jetzt ist natürlich das Deprimierende ist, dass das niemals anders da sein wird. Es wird niemals anders da sein. Sorry. Was soll man jetzt machen? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber was gemacht werden sollte, ist, dass klipp und klar bei der Installation des Gerätes, beim ersten Einschalten, gesagt wird, dass eine solche Software ist, die fähig ist, eben das komplette Nutzerverhalten auszuspionieren und vielleicht sogar in dem Ton, dass hier Spyware vorhanden ist auf dem Telefon. Und das sollte auch, und da muss man zustimmen, da muss man einen Button drücken, großer roter Button. Ja, ich bin damit einverstanden. So. Und dann gibt es auch keine Ausflüchte mehr. Und dann kann man auch nichts dagegen sagen, weil dann jeder selbst entscheiden kann, ob er das will oder nicht. Ja, und wenn er sagt nein, dann muss ihm auch die Möglichkeit geben, natürlich das Gerät zurückzugeben und fertig. Ja. Sollte auch schon außen auf der Packung sein. Ich will das gar nicht kleinreden. Das Problem ist da. Nicht jeder ist damit einverstanden, dass er ausspioniert wird. Ja. Oder ausspioniert werden kann. Das ist nämlich das Problem. Ja? Und das soll auf der Packung, wie auf den Zigarettenpackungen, ja, soll da ganz groß draufstehen, Achtung, dieses Telefon enthält Spyware. Bumm. Dann ist alles wunderbar. Ja. Aber so wie es halt gelaufen ist, geht's nicht. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, was da insgesamt rauskommt. Ja, gut, was ich meine, es gibt ja auch einige schon Berichte zum Thema HTC Sensation, ja, wo aber alle diese Berichte sich auf gebrandete Geräte beziehen. Zum Beispiel eine Antwort vom T-Mobile Support in den USA, wo einer gefragt hat, ist auf meinem HTC Sensation Carrier IQ drauf? Und dann sagen die ganz klar, yes, T-Mobile used the Carrier IQ Diagnostic Tool to Troubleshooting. Oder for Troubleshooting. Genau. Und aber wie gesagt, diese Berichte beziehen sich eigentlich immer auf gebrandete Geräte. Ja. Man darf auch nicht vergessen, in den USA ist grundsätzlich sind die Geräte gebrandet, außer eben diesen Nexus-Teilen. Ja. Bei uns eigentlich größtenteils auch. O2 hat mir mal die Auskunft gegeben, dass sie überhaupt nichts, kein Branding mehr machen. Das haben sie früher mal gemacht, machen sie nicht mehr. Vodafone hingegen hat klipp und klar gesagt, bei uns gibt es kein Telefon in unserem Geschäft, das nicht gebrandet ist. Werden die nicht machen in ihrem Netz, ungebrandete Geräte verkaufen. Ja. Also, keine Ahnung. Man weiß auch nicht, was die drauf machen. Ja. Man kann es testen. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie das da abläuft, ist halt schlecht. Ja, das muss dem Kunden gesagt werden beim Anfang. Ich selbst muss auch sagen, ich hatte da kein Problem damit, weil ich es auch realistisch sehe. Es wird keine andere Lösung geben. Es wird immer Spy-Software drauf sein in dieser Art, wenn man das Spy-Software nennen will. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal halt der Einfachheit halber so, weil es könnte eingesetzt werden zum Ausspionieren von den Nutzern. Ja, man muss da wirklich den Firmen vertrauen, dass sie es nicht machen. Ja, aber es wird nicht anders gehen. Die Netzbetreiber haben Netzhoheit und die können bestimmen. Leg mal 500 Euro auf die Straße und hab das Vertrauen, dass die Leute ehrlich sind und sie dir wiederbringen. ja, also es ist sehr unrealistisch, dass solche Möglichkeiten wenn du nicht genutzt werden. Ja, wenn die Adresse drauf ist, dann könnt ihr nur hoffen, dass ich da vorbeilaufe. Ich bring's euch. ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das machen würde. Ja. Nur, also ich glaube an das Gute in Menschen, ja. Aber man sollte doch die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich lege doch lieber nicht die 500 Euro auf die Straße. Kann auch sein. Ja, aber um mal jetzt weiterzukommen, ich weiß nicht, ich denke, das Thema sollten wir jetzt abschließen. Ja, können wir machen. Es ist alles gesagt eigentlich. Es ist alles gesagt. Wir hatten ja in der Vergangenheit öfters mal Outdoor-Geräte drin und jedes Mal waren wir sehr, sehr, sehr enttäuscht über die Leistungsdaten dieser Geräte. Ja. Das ändert sich jetzt ein bisschen zumindest. Mhm. Und zwar gibt es von NEC, des Medias PPN, 01D, was wasser- und staubgeschützt ist, mit kabelloser Ladefunktion. Ah, das ist schön. Ah, das ist klar, weil sonst müsste man ja jedes Mal das Gerät in irgendeiner Form, sag ich mal, entsiegeln oder in irgendeinem Gummi oder so. Das fällt dann halt eben weg, das braucht man dann nicht. Es wird ohne geladen, so kennt man das auch von den Zahnbürsten, die elektrischen. Die werden ja auch kabellos geladen. Richtig. Die Induktion. Und ja, also mal ein paar Rahmendaten. Also erstmal eins vorweg, das Gerät sieht erstaunlich schön aus für ein Outdoor-Gerät. Also das ist jetzt nicht irgendwie so bombastisch glotzig. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, aber ist es nicht. Mhm. Es sieht sehr nett aus vom Design her. Ja, ein klein bisschen sieht man es, weil halt der Abstand zwischen Bildschirm und, sag ich mal, Außenrand doch ein bisschen mehr ist als normal. So ein bisschen sieht's ja wie ein Xperia aus von Sony Ericsson. Ja, so ein Ideechen, ja. Also was auf jeden Fall, es ist ein 4 Zoll Display auf jeden Fall drin. Auflösung 480 x 800 Pixel, nicht die Welt, aber gut. Android 2.3 zumindest im Moment. Dann ein 1,4 GHz Single-Core-Prozessor, wobei das schon ein riesen Fortschritt zu den Geräten ist, die wir bisher besprochen hatten. Also die meistens hatten die ja nur ein 800, ich glaube das schnellste war ein 800 MHz Prozessor. Dann eine 8,1 Megapixel Kamera, endlich, nicht so ein Schrott, was in den anderen drin war. 2 GB interner Speicher, Bluetooth, okay, na, Wi-Fi, DLNA, E-Wallet-Funktion, digitaler TV-Tuner, ganz interessant. Wenn man mal, sag ich mal, ja, am See liegt und möchte ein bisschen Fernseher gucken, warum nicht? Infrarot, da habe ich mich gefragt, abgesehen von Infrarotverbindung. Hammer! Super! Da habe ich mich gewundert, ja, schon ist der Weg für eine Fernbedienungs-App für den Fernseher gesegnet. Exakt, genau. Ja, also ich habe mir schon oft sowas gewünscht. Mhm. Aber die Frage ist, wie kann man es ansteuern und für was ist er eingebaut? Ich vermute, dass die eher eingebaut ist für, sag ich mal, irgendwelche Gerätschaften noch anzuschließen aus der eigenen Reihe. Das ist jetzt einfach Vermutung. Mhm. Ah, stimmt, sicher, das kann angesprochen werden. Bitte? Ich bin sicher, das kann angesprochen werden, weil das war ja auch früher bei den Palm PDA ja, so, ja, dass die zwar mit dem eher da versuchten Geräte zu verbinden, aber mit einer App konnte man dann das als Fernbedienung missbrauchen. Ja, als Palm hatte ich die Software auch, aber die Reichweite war katastrophal schlecht. Ja, natürlich, klar. Also man musste fast schon so weit von dem Fernseher, dass man den mit der Hand bedienen konnte. Ja. Bei meinem Agenda Linux PDA, da war die Infrarot-LED richtig stark. Ja. Da konnte ich das ganze Zimmer, an die Wand hinten dran machen, ja, also praktisch hinrichten und dann die Reflexion haben ausgereicht. Ja, du musst mal Multifrequenz Infrarot-Scanner an und sämtliche Fernseher in der Umgebung schalten dann um. Aber okay. Gut. Rein theoretisch möglich. Die IR-Bombe. Ja, genau so. Aber das, da musst du wirklich schon gut in Reichweite sein. Wir dürfen nicht vergessen, Infrarotwellen gehen nicht durch Wände, ne? also an den Fenstern so vorbei und dann in der Straße alle umschalten. Ja, wenn Auto vorbeifahren, weißt du. Wenn es stark genug ist, da ist kein Problem. Ja, du weißt, in dem Moment, wo es radioaktiv wird, ist es zugeladen. Okay. Micro-SDHC-Steckplatz. Wasser- und staubresistent. Leider fehlen mir hier die Angaben, nach welchem Standard. Aber ich gehe mal davon aus, dass es der obere Standard ist. Ne? Der ist, glaube ich, IP78, kann das sein? Wie? Ja, möglich. Keine Ahnung. Also Wasser- und staubresistent gehe ich mal davon aus, dass es richtig wasserdicht ist. Es gibt ja spritzfest und dicht. Hm. 135 Gramm ist schon ein Wort. Und 1700 Milliampere-Stunden Akku. Mhm. Das klingt eigentlich auch okay. Ich denke, so langsam kann man die Geocaching-Zeit für Handys einleuchten. Ich sag's ja, das wird nicht mehr lange dauern. Dann braucht man keine Navis mehr. Garmin fürchtet ja auch schon um seine Produktreihen. Ja, aber im Moment ist es noch nicht so einfach zu ersetzen. Ja, ich merke es jeden Tag, wenn ich auch die Handysoftware mitverwende. Mhm. Ja, dann habe ich was, da kannst du dich jetzt wieder freuen, weil ich weiß, du stehst auf solche Sachen. Mhm. Der erste Android Store ist eröffnet. Hui. Ein richtiger Android Store. Ja. Und zwar, Rama, darfst du raten, wo? Lass mich nicht in den USA. In Island. In Ägypten. Nein. In Australien. In Australien. Juhu. Jawohl. Und zwar Androidland. Da habe ich auch, einen schönen Artikel verlinkt. Da sind jede Menge Bilder auch dabei. Sieht wunderschön aus. Wie so eine Spielwiese für Android-Leute. Also ich könnte da wahrscheinlich Wochen verbringen. Wenn ich da nur reingucke, werde ich ganz weich. Ja. Sehr schön gemacht. Also man kann dort natürlich alle möglichen Tablets oder Handys ausprobieren. Und es ist einfach wunderschön gemacht. Also wenn man sich die Bilder anguckt, das ist irre. Dann gibt es ja, natürlich Süßigkeiten. Ich sehe das gerade. Jede Menge Gingerbreads und Honeycombs. Ich sehe mir das gerade an. Also ich muss mich sagen, ich bin fasziniert. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig wie so ein Android Winter Wonderland hier. Das ist unglaublich. Ja, genau. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine an so eine Star Trek Convention, nur dass es halt eben Android ist und nicht Star Trek. Also, wo ich das gelesen habe, ich fand es einfach faszinierend. Cool. Und da kann man übernachten. Da lasse ich mich einschließen da drin, den Laden. Ja, der Laden ist in Melbourne. Also falls irgendjemand mal tatsächlich eine Reise macht, die in diese Weiten geht, der kann übrigens auch gleich mein Geocredit mitnehmen, weil nicht Australien, nach Neuseeland. Oh, hey. Ja, immerhin hat mein Geocredit schon über 750 Kilometer zurückgelegt. Sehr schön, sehr schön. Allerdings immer nur in Deutschland hin und her gesprungen. Aber naja, was soll's. Vielleicht zur Erklärung, Geocredit ist ein aus Geocaching-Welten ein sogenannter Trackable, also so ein reisender Gegenstand von geocredit.org. Nur damit die Leute jetzt nicht ganz planlos sind, was das dann hier bei Android suchen. Ja, so ein ähnliches Thema kommt ja bei mir noch. Und ja. Weil ich bin ja durch meine Neuentdeckung hin und weg im Moment, aber das kommt später. Mhm. Okay. Aber schon wieder hier reingehen. Dann ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig meines Erachtens für den entsprechenden Tablet-Markt. Mhm. Ice Cream Sandwich ist jetzt für Atomprozessoren fertiggestellt und funktionsfähig. Atomprozessoren? Es hört sich voll an, als ob da jetzt so ein Kraftwerk gebaut wird. Ja, Atomprozessoren sind die Prozessoren von der ganz, ganz bekannten Firma mit dem großen I, nämlich Intel. Und die gehen jetzt mit in den Android-Markt. Das war ja auch schon bekannt und angekündigt. Und wie gesagt, ICS ist lauffähig. Also wird es nicht mehr lange dauern, cool, bis die ersten Atom-Tablets mit ICS auf den Markt kommen. Also wir werden jetzt sicherlich noch ein paar Zuschriften bekommen, dass es nicht Atom heißt, sondern Atom. Ja? Weil Für mich ist wir Atom. Werden die Atom-Tablets bekommen. Nein, nein, Hilfe, Hilfe. Atom-Tablets, nein, keine Atomkraft. Ja, dann das können ja dann die Greenpeace-Leute, die Meiler besteigen, können das ja dann mitnehmen. Genau. Nein, also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Atom-Prozessoren von Intel unterstützt werden, weil die sind halt für mobile Geräte momentan, sag ich mal, doch schon unverzichtbar. Ja, ab einer gewissen Größenordnung ist das schon vernünftig. Die Atom-Prozessoren werden ja zum Beispiel auch bei Netbooks eingesetzt, bei fast jedem Netbook. Und das heißt, man kommt da auch in gute Rechenleistungssphären rein, wenn man da die höheren nimmt, ja, also die neueren Modelle. Und ich finde es auch wichtig, dass das das Ice Cream Sandwich dann jetzt da drauf läuft, denn da könnte es für die Zukunft noch interessant werden. Auf jeden Fall. Also der Markt weitet sich immer weiter aus und genau. Ich finde es gut, dass Intel damit einsteigt und viele, viele, viele Tablets mit Sicherheit den Markt weiter befüllen werden. Ja. Dann habe ich eine positive Nachricht für die Flyer-Besitzer. Das HTC Flyer bekommt jetzt endlich Honeycomb. Das hat lange, lange, lange, lange, lange, lange gedauert. Es wird schon lange, lange, lange drauf gewartet und im Moment wird es over the air verteilt. Und ja, die Besitzer von diesem 7-Zoll-Tablet können sich jetzt dann bald an einem Honeycomb erfreuen. Ich habe ja, als ich das vorhin gelesen habe, habe ich ja noch gedacht, ist das jetzt ironisch gemeint? Ja? Ist das jetzt negativ gemeint oder so? Unter dem Motto so, jetzt gibt's ja auch das Honeycomb für den HTC Flyer, obwohl ja für Ice Cream Sandwich jetzt demnächst rauskommt. Ja, ja. Das war mein Motorola, so ging's mir mit Gut, aber das ist Android 2.2. Also ja gut, aber das ist ein ziemlich neues Gerät, das muss man ja auch sagen. Also was ist ziemlich neu, relativ neu, ja. Und Ice Cream Sandwich soll ja das Tablet und Telefon Betriebssystem werden und da ist es schon ziemlich komisch, wenn jetzt alles über Ice Cream Sandwich spricht und dann kommt Honeycomb für HTC Flyer, dann denkt man, Moment mal, soll das etwa heißen, ich hatte noch nicht mal Honeycomb drauf? Ja, also, ganz genau, das heißt es. Ja, und jetzt Honeycomb ist ja quasi das, was Google selbst gesagt hat, was überholt ist, was grottenschlecht war, also vom Source Code her, vom Code her, ja, was niemals schon fast als Fehler bezeichnet wird von Google, ja, dieses Zwischending, was eigentlich keiner haben wollte, aber noch schnell rauskam, damit man wenigstens ein Tablet-Betriebssystem schnell hat, ja, und das kommt jetzt für HTC Flyer, hallo. Also ich meine, da muss man schon sehr, sehr positiv denken, dass man sich da jetzt wirklich drüber freuen kann, finde ich, ja. Also ich wäre jetzt richtig sauer. Ich wäre jetzt richtig sauer. Aber ich habe noch was ganz, ganz Witziges. Du weißt ja, ich bin Fan von futuristischen Sachen, die sich mit Android beschäftigen. Und der Hammer ist, es gibt jetzt schon sogar ein Vorzeigemodell eines Handys, welches ich mit den Augen bedienen kann. Ja, du hast es schon richtig verstanden. Durch Augenbewegungen kann ich das Gerät steuern. Und es ist tatsächlich so, dass dass schon Mitte 2012 eine funktionsfähige Version auf den Markt kommen soll. Das Handy, was jetzt hier gezeigt wird in dem Artikel, ist ein HTC. Und man Sensei. sieht das außenrum, da ist dann unten so eine Kamera drin und. Also das wird natürlich, wenn das in Serie geht, ein bisschen anders aussehen. Das ist so eine Silikonhülle mit einer Kamera unten drin. So funktioniert es natürlich, oder das wäre ja nicht zeitgemäß. Aber die Idee grundsätzlich nicht schlecht und man muss es ausprobieren, denke ich. Wird das nur für HTC kommen? Weil das Teil nennt sich Sense-Eye Richtig, nennt sich Sense Eye und es wird und auch ist auch ein gezeigt mit einem. HTC und Bitte? es ist auch ein HTC hier ein Beispiel, Genau. aber es scheint kein HTC-Produkt zu sein. Okay. Aber das kann ich jetzt auch leider nicht rauslesen. Da müsste man noch tiefer dann rein recherchieren. Da bin ich ja echt mal gespannt. Also das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil meine Augen springen ja, wenn ich so auf so ein Gerät gucke, ständig hin und her, ob das Teil damit zurechtkommt, ich weiß ja nicht. Ne? So nervöse Augenzucken haben da vielleicht ganz komische Auswirkungen dann. Ne? Man kann ja damit auch Webseiten scrollen. Ja? Jetzt gucke ich aber nie von oben nach unten eine Website an, sondern meine Augen Du springen liest da ja hin und von links nach her. rechts. Ja? Ja, ich denke, da muss natürlich eine vernünftige Logik hinten dran stehen und. Aber das, ja, da können wir Bin jetzt, ich echt mal drauf das wäre zu gespannt. viel Spekulation. Ich glaube, da muss man abwarten, wie das Ganze dann aussieht. Ich will aber doch spekulieren. Ich esse doch gerne Spekulatius. Ah, dann hol dir gleich mal ein Päckchen. Oh ja, gleich nach der Dann Sendung. noch was, weil wir hatten es doch letztes von einem ganz, ganz dünnen Gerät und ich sagte ja, es geht noch dünner. Ja. Dünner und dünner und dünner und dünner. Und jetzt kommt Fujitsu mit dem Arrow. Arrow. Und dieses Fujitsu Arrow ES, Arrow, nicht Arrow, Arrow ES Ja, sag ich doch, Error. IS12F, Arrow. ja, Arrow. hat. Jetzt halte ich fest, halte ich fest, halte dich irgendwo fest. Das ist gerade mal 6,7 mm an der dicksten Stelle dick. Also irre. Also Cool. das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also das kleinste waren, ich weiß gar nicht, 8 war, 8, noch was war das Galaxy S2 und dann wurde es ja nochmal getoppt von irgendeinem Gerät mit, ich glaube, 7, noch Also, was. Und jetzt sind wir bei 6,7 mm. Und wenn ich es so weitergeht, sind wir bald bei 4. find's sieht auch nicht schlecht aus, ja. Mm. Cool Nee, das sieht gut aus. ja, Das sieht richtig gut und der aus. Name gefällt mir. Arrow ES, also Arrows. Das erinnert mich gleich an Commander Perkins, ja. Die Arrows. Ja, also grundsätzlich allerdings die Leistungsdaten. Ja, ich weiß nicht so genau. Also es ist ein 4 Zoll AMOLED-Display, was jetzt erstmal nicht schlecht geht. 480x800, 1,4 GHz Snapdragon, 5 Megapixel Kamera, 1400 mAh Yo. Akku, aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich erwarte heute von einem normalen Handy, das jetzt nicht speziell Hallo? Outdoor oder sonst was sein muss, sondern ein normales Handy ist, erwarte ich inzwischen mehr. 1,4 GHz ist mir zu schwach. Also ich erwarte da schon eigentlich ein 1,5 Dual Core mindestens. Von einem nagelneuen Gerät, was noch gar nicht da ist. Also. Ja, oder zumindest mal ein Dual Core. 1,5 Dual Core ist ja schon, Ja. weil das hat ja aus Galaxy Nexus, das hat auch kein 1,5 GHz Dual Core. Ja. Also das ist nicht. Aber Ja, ich weiß schon, aber was ich du erwarte meinst. schon ein Ein bisschen Single mehr Core Prozessor als. meinst du, ist beim modernen Gerät schon unterdimensioniert. Ne? Hallo? Auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Auf Gut, jeden gut, Fall. gut. Ja, also ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber es sieht nicht schlecht aus. Ja, die Idee ist auch gut. Für jemand, der es so dünn mag, ist in Ordnung. Bei mir neigt es immer dazu, wenn die Geräte zu dünn sind, dass die aus der Hand flutschen. So. Ich brauche da was in der Hand, ja. Ich brauche da so ein. Ich bin halt so ein. So noch so diesen Motorola-Knochen, ja. Da, das war mein erstes Handy. Das war mein erstes Handy. Ich bin das halt. Meine Finger haben sich so verkrampft beim Halten von dem Teil. Ich brauche heute auch noch was in der Hand, ja. Oder ich werde wahnsinnig, ja. Es flutscht mir dann gerade so raus. Okay, du kannst natürlich auch warten, bis Samsung mit seinem Flexibelphone kommt. Da gibt es ja schon eine Fantasie, die da im Internet zu sehen ist, mit dem komplett flexiblen Display. Dann ist dann natürlich noch viel dünner. Ja, okay. Das kannst du dann richtig knicken und biegen in alle Ecken und Enden. Ja, das hört sich doch mal schon mal gut an, ja. Aber du bist Genau. doch Japan-Fan, Das ne? gefällt mir, Es ja. gab ja vor kurzem, haben die Japaner einen Auto vorgestellt, wo die komplette Außenhaut ein Display ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Nein, und habe dann ich nicht kannst gesehen. du nach Lust und Laune das Design deines Autos gestalten. Ja, wenn sowas mal serienmäßig rauskommt, dann wird es auf jeden Fall in den Besitz von Rio übergehen, ja. Und dann werde ich hier jeden Tag eine andere Anime-Gestalt drauf machen. Einmal ist die Miku, ja, Miku Hatsune, einmal ist es die Ja, genau. Chizuru von Kano Konosuchi, irgendwas, ja, also Richtig. Du das wird kannst dann ja nicht auch verschwinden. richtig Animationen und sowas machen, ne? Beim Fahren zum Das Beispiel. kriegt doch niemals eine Straßenzulassung, ja? Wenn du Keine Animationen Ahnung. machen kannst, das kriegt doch niemals eine Straßenzulassung. Also ich habe das im Fernsehen gesehen, war erstmal sprachlos, als sie das vorgestellt haben. Und das waren die einzigsten, die nichts vorgestellt haben mit jetzt einem wahnsinnig tollen Motor oder so, sondern wo das Konzept komplett anderes ist. Wo die Zielgruppe überhaupt gar nicht mehr der Bonzen-Autofahrer ist, sondern halt eben so Leute wie du und ich, die einfach verrückt auf so Sachen sind. Ja? Und das ist typisch Gefällt Japan. mir, Das ist wieder gefällt typisch Japan. Und ich finde es auch gut, dass jemand mal so ein bisschen aus dem Ganzen ein bisschen ausbricht und mal mir. was Neues macht. Ja, jetzt komme ich zur App der Woche, weil wir sind Ja. schon wieder am Überziehen. Ja, schieß mal los. Und zwar, Boom. ich muss so ein bisschen ausholen, ja. Also Rio und ich machen ja Geocaching. Also wer es noch nicht weiß, das ist moderne Schnitzeljagd mit einem GPS-fähigen Handy oder Jo. anderem Gerät, um halt eben versteckte Gegenstände zu suchen. Entweder etwas komplizierter mit sogenannten Multicaches oder einfacher mit traditionellen Caches. Das Ganze hat nochmal vor ab seit 2008 noch einen kleinen Zuwachs bekommen mit einem System auch von derselben Firma, das sich Warigo nennt. Also Where wie bloß das O weglassen, Ego. Und da ist es so, dass für diese Geräte oder bei größeren Geräten eine Funktionalität gibt, um ein Adventure zu spielen. Also ein Adventure, so wie man das eigentlich vom PC kennt, ob Monkey Island oder wie sie alle heißen. Nur, Nur, dass man selbst die genau. Spielfigur ist Man muss seinen Hintern ins Freie bewegen. und das Ganze Outdoor macht. Als erstes fand ich diese Sache eigentlich gar nicht so spektakulär. Hab dann mal eins probiert. War erstaunt. Also was ich allerdings probiert habe, war ein reines Varico-Game, nicht verbunden mit dem Geocache. Es gibt aber einige, die sind mit dem Geocache verbunden. Jetzt mal um gleich vorwegzugreifen. Bin dann auf ein Programm gestoßen, um selbst solche, sag ich mal, Geschichten zu generieren und bin jetzt hin und weg. Also es ist unglaublich, was man damit machen kann. Man könnte, wenn man wollte, ein komplettes Final Fantasy für, jetzt übertrieben, ja, für unterwegs machen, wenn man die Zeit dazu hat, weil es ist schon programmiertechnischer Aufwand. Aber Hammer. Und jetzt kommt's. Für Android gibt es eine App, die in der Lage ist, diese sogenannten Cartridges abzuspielen. Ah, cool. Und die heißt nicht Where You Go, sondern Where You Go. Auch gut. Und ich habe es mit meiner der momentan in Arbeit befindlichen Cartridge getestet. Und sie funktioniert ganz genauso wie auf dem Garmin-Gerät. Eher sogar noch schöner, weil die Grafiken besser angezeigt Ja. werden. Man muss zwei Dinge allerdings beachten. Man muss die Cartridges manuell vom PC in das Verzeichnis reinkopieren. Sonst funktioniert es nicht. Also runterladen, ablegen geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich weiß nicht warum, obwohl es dieselbe Datei ist. Wenn man es reinkopiert, das schreiben ja auch die ganzen Leute, dann funktioniert es. Einen kleinen Nachteil hat es, das Handy ist natürlich in dem Spiel ständig am GPSen, also ständig hier mit den GPS-Satelliten in Verbindung, verbraucht dementsprechend Strom. Leider ist es bei einigen Berichten, die ich auch hier gelesen habe, sind die Leute halt eben sauer, wenn es Spiele sind, die etwas länger dauern. Und nach einer Stunde ist es Akku leer, ist es natürlich verdammt ärgerlich. Klar. Aber für kleinere Spielchen auf jeden Fall interessant. Ich kann euch sagen, es wird hier, oder ich bin gerade dabei, so eine Geschichte zu schreiben. Die wird allerdings ein bisschen größer werden. Und kann nur sagen, es ist absoluter Hammer. Also ich würde auf jeden Fall die App mal installieren und wird da auch mal hier so ein Where I Go, ich sag immer Where I Go, ne? Ja. Spiele machen. Das heißt ja eigentlich auch Where I Go. Ja, aber wir haben es halt eben das E weggelassen, Iran, ja, wahrscheinlich genau. Irgendwie aus rechtlichen Gründen. Also deswegen, ich würde es mal machen, ja, und würde mir das mal angucken. Ich bin ja da sehr begeistert dabei. Ich habe da noch eine Info für dich, Rio. Ja, was denn? Jetzt so, also, Where I Go gehört ja, wie gesagt, zu den Geocaching-Com-Leuten. Ja. Und da ist es so, man kann einmal, wenn sie mit dem Cache verbunden sind, Cache locken. Es gibt aber auch auf der Webseite selbst, also du brauchst keine separate Anmeldung, kannst mit deinen normalen Geocaching-Com-Anmelden-Daten dich anmelden. Mhm. Und dann kannst du dort, wenn du das gespielt hast, kriegst du einen Code. Dieser Code funktioniert nur mit deinem Konto, kannst du die anlocken und dann zusätzliche Achievements holen. Mhm. Also du weißt, ich weiß ja, dass du auf so Sachen stehst. Deswegen habe ich das mal erwähnt. Achievements sind immer gut. Ja, nee, also du lockst zusätzlich, wenn du diesen Code eingibst. Dieser Code bestätigt, dass du das Spiel definitiv durchgespielt hast. Eine Sache für diese Where I Go Spiel, das wird auch vielleicht Leute interessieren. Braucht man da einen Premium-Account oder funktioniert das auch ohne Premium-Account, diese App? Weißt du das? Hast du das schon? Also diese App greift überhaupt, also die App, wo hier das Where I Go, das Where You Go, greift überhaupt gar nicht auf Geocaching.com zu. Ach so, du lädst einfach die Cartridge rein. Läuft die Cartridge separat. Es ist keine Geocaching-Software, sondern dieses Spiel die Cartridge ab. Aha. Und wenn du die erfolgreich gespielt hast, kriegst du diesen Erfolgscode, den du dann auf der Webseite locken kannst. Sehr schön, das ist doch gut. Also man braucht dafür keinen Spezialaccount. Mit die Where You Go Seite selbst, die Where You Go Seite selbst, kann ich ganz ehrlich sagen, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe die probiert, nachdem ich schon den Premium-Account hatte. Aber ich gehe davon aus, dass das jeder normale Geocaching.com-User benutzen kann. Hm. Kannst du ja mal ausprobieren, Rio. Ja, gehst du einfach auf wherego.com und meldest dich mit deinen Geocaching.com-Daten an und dann wirst du ja sehen. Also wie gesagt, ich schreibe gerade eine Cartridge und ich kann euch sagen, echt klasse. Übrigens ist es angelehnt an Skyrim Elder Scrolls. Ne? Das heißt, bei mir macht die Eltern stolz, aber aus rechtlichen Gründen will ich nicht unbedingt die Originalnamen verwenden. Aber ich kann euch sagen, es wird Hammer. Ich schätze mal, dass ich noch so 14 Tage brauche, bis ich die Cartridge fertig programmiert habe. Mhm. Also teilweise sogar schon getestet, allerdings ohne spezielle Aktionen, aber mit Gebieten und es hat super funktioniert. Mhm. Bin ganz begeistert, wie du merkst. Ja. Es wird auch eine, diese Geschichte, die ich da mache, wird auch beides sein. Also ich werde die einmal als Where I Go Cartridge machen, aber auch zusätzlich ein Multicache. Cool. Ja, für also die Leute, die halt eben die Möglichkeit haben. Würde ich mal machen. Ja, ich habe auch noch eine. Und zwar ist das ein Spiel. Ich hatte ja letzte Woche das Mr. Karoshi vorgestellt und das war ja mit halt so wirklich Mauergrafik. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, es ist mal gut, wenn ich mal ein Spiel vorstelle, wo man ein bisschen bessere Grafik hat. Ja. Und zwar ist das Samurai 2 Vengeance. Ja, und das ist wirklich ein, ja, ich übertreibe es jetzt mal nicht, ein Hammerspiel. Richtig groß, umfangreich auch. Ja. Gibt es über Gacha.com momentan auch kostenlos. Kostet im Market normalerweise 2,99 $. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich sag's immer wieder dazu, damit kein Missverständnis aufkommt. Das ist ganz legal, denn Getcha bezahlt die Entwickler direkt für das, wenn man sich das kostenlos herunterlädt. Bei Getcha kriegen die Entwickler das Geld, auch wenn man selbst nichts zahlen muss. Die Screenshots bei Getcha sagen eigentlich schon alles aus. Das Spiel hat eine fulminante Grafik, ist sage ich mal, in der Qualität, wie man sie von einer mobilen Spielekonsole erwarten kann. Dementsprechend heißt es auch im Text, das ist optimiert für das Xperia Play. Das heißt, auch die Kontrollen werden unterstützt für das Xperia Play. Und man kann es allerdings auch mit anderen Handys oder Tablets spielen. Ich selbst habe es zum Beispiel ausprobiert mit dem Galaxy Tab 7. Die Grafikauflösung wird voll ausgenutzt beim Galaxy Tab 7, was auch heißt, die Grafiken sind wesentlich höher abgelegt, ja, in einer höheren Auflösung und skalieren dann runter, je nachdem. Das bedeutet, dass man also immer sehr gute Grafik hat. Das Ganze ist in Art Comic-Stil gehalten, ja, und die Geschichte, es ist eigentlich eine Fortsetzung von der Geschichte, die kann man aber auch ohne Probleme einfach so selbst spielen, denn es ist ein klassisches Hack-and-Slay-Game, wenn man so will. Ja, da laufen wir also rum und kloppt alles nieder, was sich einem in den Weg stellt. Kann Kombinationen anwenden. Man hat also ein Schwert. Das ist seine Waffe, klar. Wie kann es auch anders sein? Es geht ja schließlich hier um Samurais. Ja, alles andere wäre ehrenlos. Ja. Und Oh, dann kann man oder? sich eben durch die Levels schlitzen. Und habe ich das jetzt so brutal ausgedrückt, ja. Aber es geht eben um diese typische Geschichte, wo man eben angegriffen wird oder wo das Königreich eben angegriffen wird und man muss es verteidigen auf Teufel komm raus. Und auch wenn die Story ein bisschen mau ist und innerhalb mit zwei Bildschirmseiten mit einem Comic erklärt ist, ja, gibt es dann aber eben doch richtig gute Spielegrafik, richtig gute Qualität, der Sound ist gut, die Animationen sind super gut, wenn auch manchmal die Abfolge Wiederkehr ziemlich eintönig ist. Also so gerade am Anfang, die ersten paar Levels, da ist eigentlich nur immer dieselben Bewegungen, die man machen muss. Später kommen aber neue Kombos hinzu, die man dann erlernen muss, damit man Spezialschläge zum Beispiel ausführen kann, um mit härteren Gegnern fertig zu werden. Also steigert sich dann schon, nur wie gesagt, ein bisschen eintönig mutet es gerade am Anfang an. Aber ansonsten ist es wirklich faszinierend, gute Grafik und ich kann es immer nur wieder sagen, schaut es euch an, wenn ihr ein einigermaßen modernes Gerät habt, könnt ihr da einiges erwarten. Mit 60 Frames pro Sekunde übrigens auf allen Tegra 2 Devices und natürlich entsprechend gleich schnelle Geräte eben auch. Ja, was will man mehr? Und das Ganze bei Getcha. Link findet ihr dann im Begleittext. Ja. Und das ist unglaublich, aber das war's schon wieder. Wir haben ja mal Ja, wieder das wäre. überzogen. Ja, ich habe da noch was, und zwar gibt es einen kleinen Post in Google Plus vom Andreas Link. Ja, er fragt uns hier, ob wir Badisch schwätzen. Badisch. Badisch. Und da habe ich gleich mal gesagt, nö. Also ich weiß, was ich spreche. Ich spreche so ein Mischmasch von verschiedenen Teilen aus Deutschland und noch gepaart mit Englisch und Nein, also Japanisch er und fragt speziell, wenn gerade keine Sendung aufgezeichnet wird, das heißt wahrscheinlich jetzt im Vorlauf, wenn wir vor der Sendung als uns noch ein bisschen in unserer Muttersprache unterhalten, Ja, also bei mir ist da. es Mischmasch. Also ich kann es nicht mehr sagen und das höre ich auch immer wieder. Also die Badener fragen mich, ob ich Pfälzisch spreche, die Pfälzer fragen mich, ob ich Badisch spreche, die Saarländer fragen mich, ob ich einen japanischer Touch drin habe. Also es ist bei mir alles, ist bei mir alles durcheinander. Das könnt ihr alles vergessen. Ja, ich bin international verdorben. Ja. Ja, Anatta Allah, da war deutsche Chingiska. Ja, ne ganz. Nicht ganz, okay. Nie Nihon Nihon daisuki desu. Ching. Ja, also es ist unmöglich, mich zu entschlüsseln. Bei Mo weiß ich nicht, was sagst du? Selbstanalyse? Ich bei mir? Ja, Selbstanalyse. Ja, eigentlich ist eindeutig. Eindeutig. bei mir eindeutig, ja. Oh, ich kann auch sagen, es ist pelzig. Ja, mei. Was sagt er? Was sagt er? Ja, mei, ey, pelzig jetzt aber, gell? Ja, was? Ah, jetzt aber Uff, Ruhe da. Jetzt aber Ruhe da, ja? Oh, ja. Okay. Gut, dann also dann starte jetzt hier, ich versuche jetzt krampfhaft hier das Outro zu starten und dann ja, mach das mal nicht krampfhaft, sondern mach's mal ganz locker flockig. Ja, ja, das hängt leider nicht an mir. Ja, ja, da ist es. Da ist es. Faszinierend. Ja, das war's dann beim Uncast und ihr könnt uns erreichen, Kommentare schreiben und alles mögliche, freuen wir uns immer tierisch. Erstmal, wo ihr Kommentare schreiben könnt, uncast.zenetcast.com oder auch bei Google Plus Uncast Page. Nein, einfach nur Uncast eingeben. Ja? Sucht uns einfach Uncast oder gplus.to/Uncast. Kommt ihr auch drauf auf die Page. Und ihr könnt uns auch E-Mail schreiben: uncast@zenetcast.com. Ihr findet uns auf Twitter @androidcast. Und ja, dann könnt ihr uns da zuschreiben. Wir freuen uns immer. Und dann ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen tschüss, bis nächste Woche und sayonara und was auch immer. Mach's gut. Jo, mach's mal gut. Tschüss. World.